بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سيد الأباء مسجد مهاتك الله على سلوك بيت الله دمهان دبيت الله زيك مزاهل زوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat uns in einem edlen Hadith mitgeteilt, dass er Engel erschaffen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Engel erschaffen hat, andere als diejenigen Engel, die beauftragt sind, damit die guten und schlechten Taten der Menschen niederzuschreiben. Und zwar gibt es Engel, die Allah erschaffen hat, die auf der Erde wandeln, die nur vorhaben zu suchen, zwar Menschen zu suchen, Muslime zu suchen, die Allahs gedenken. In irgendeiner Form. Sei es Koran lesen oder beten oder etwas. Und sobald einer von diesen Engeln eine Sitzung von Menschen gesehen hat, die Allahs gedenken, dann rufen sie sich gegenseitig und sagen, kommt zu dem, was ihr zu suchen, was ihr gesucht habt oder was ihr finden wolltet. Und dann treffen sie sich und es sind so sehr viele Engel, die dann die dann anwesend sind bei diesen Sitzungen. Und der entscheidende Satz ist, dann gibt es ein Gespräch, das stattfindet zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Engeln, und Allah fragt die Engel, was möchten sie und was wünschen sie sich und wozu suchen sie Zuflucht und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, das Interessante und das Schönste an diesem Hadith ist, am Ende des Hadithes sagt dann Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, ich bezeuge oder ich mache euch zu Zeugen, dass ich diesen allen vergeben habe, ihre Sünden vergeben habe. Und dann sagen die Engel aber, Herr, o Herr, es gibt einer von ihnen, der ist eigentlich gar nicht gekommen, an der Sitzung teilzunehmen, sondern kam nur vorbei. Vielleicht wollte er was jemanden bringen oder jemanden begrüßen, das war's. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Das heißt, das sind eine Gruppe von Menschen, bei denen niemand der Anwesende traurig wird. Also auch eine Person, die nur vorbeigegangen ist, um zu begrüßen, sich kurz hingesetzt hat, ihnen wird auch die Sünden vergeben an Sitzungen, an denen Allahs gedacht wird. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu solch einer Sitzung macht, denn wir haben vor, die Worte Allahs zu lesen und sie zu verstehen, verinnerlichen und auch danach zu handeln. Denn wir sind immer noch dabei in Surat al-Baqarah, in der zweiten Surah des Koran, der längsten Surah des Koran. Wir haben Alhamdulillah aber schon den größten Teil uns angeschaut und erklärt und durchgelesen. Und wir sind dabei, die Verse anzuschauen, wo es über Heirat geht und über Scheidung geht und über darum geht, wenn jemand gestorben ist und so weiter und so fort. Und das sind die alle Sachen, die alltäglich zutreffen können, die jeden Tag passieren können. Und jeder, der verheiratet ist, muss bestimmte Regeln kennen. Und all dies hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Koran klar gemacht. Er sagte, dass er diesen Koran gesagt hat, Tibyan li kulli shay, als klare Darlegung für alles. Das heißt, für alles, was wir brauchen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, und alles, was wir brauchen, ins Paradies eintreten zu dürfen, das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns dargelegt in diesem Koran. Und er hat diesen Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen entsandt, damit er, wie Allah sagte, und wir haben zu dir die Ermahnung, also den Koran, herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der diesen Koran auslegt für uns, damit wir wissen, was mit den Worten bedeutet ist. Und damit es nicht, es gibt nämlich Verse im Koran, die sind eindeutig. Und es gibt Verse im Koran, die sind mehrdeutig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht uns klar, was die mehrdeutigen bedeuten. Und nicht nur das, sondern wenn der Koran jede einzelne Angelegenheit ins Visier nehmen würde und uns sie erklären würde, wie man genau betet von A bis Z und Wudu macht und was weiß ich alles, dann würde das nicht ein Buch werden von etwa 600 Seiten, sondern würde noch mehr als eine Enzyklopädie werden. Und deswegen, die Hadithe sind viel, viel mehr. Die Aussagen des Propheten, was über ihn überliefert worden ist, ist viel, viel mehr als die Worte Allahs im Koran. Und warum habe ich gesagt, als die Worte Allahs im Koran? Weil Allahs Worte sind viel mehr als die Worte des Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn das Meer Tinte wäre und die Bäume Schreibröhre wären und man würde noch einmal mit 7 solcher Meere hinzukommen, mit den Meeren, die es hier gibt, dann würden niemals die Worte Allahs ausgehen. Allah würde uns zeigen, dass er allmächtig ist und dass seine Worte, wenn er will, niemals enden. Er könnte viel mehr reden, viel mehr uns mitteilen. Aber er hat uns von seiner Barmherzigkeit diesen Ausschnitt gegeben. Diese 114 Sura hat er uns offenbart. Und wir wissen mit Gewissheit, dass die Tora weniger war. Die Tora war, nur, es gibt sieben Sura im Koran, die Sab'at Tual, das heißt die sieben Tual, die sieben langen Sura. Ja? Man sagt, es sind die ersten, die zweite bis zur siebten Sura, diese sechs, oder zweite bis zur siebten Sura, diese sechs, und man sagt dann, Al-Anfal mit der Tauba oder Yunus, geht unter meinem Sicherheit, was die siebte sein soll. Wie dem auch sei, das ist nicht entscheidend, aber es ist halt im Hadith authentisch überliefert, dass eben Musa a.s. Nur sechs Dual erhalten hat. Die Tora bestand aus sechs Dual. Und als er dann zu seinem Volk zurückgekehrt ist und gesehen hat, dass sie in seiner Abwesenheit das Kalb angebetet haben, warf er die Tafeln nieder, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu sich von diesen sechs wieder zwei genommen. Und dann blieben nur vier von diesen Dual übrig. Und insofern wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns gesegnet hat damit, dass er 114 Sura herabgesandt hat, und dass die Tora weniger war als der Koran, den wir haben. Alhamdulillah. Und die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 236 bis 242, wenn Allah uns inshallah leicht macht. Und wir beginnen und sagen, Allah sagt im Vers 236 in der Übersetzung in der deutschen Sprache: Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen. Eine Abfindung in rechtlicher Weise, dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon zu einer Morgengabe verpflichtet habt, dann händigt die Hälfte dessen aus, wozu ihr euch verpflichtet habt. Es sei denn, dass sie es erlassen, oder der, in dessen Hand der Ehebund ist. Und wenn ihr es erlasst, kommt das der Gottesfurcht näher, Taqwa, und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Was ihr tut, sieht Allah wohl. Haltet die Gebete ein, besonders das mittlere Gebet, und steht demütig ergeben vor Allah. Wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Wenn ihr aber wieder in Sicherheit seid, dann gedenkt Allahs, wie er euch gelehrt hat, was ihr nicht wusstet. Diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, sollen ihren Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen, ohne dass sie aus dem Haus gewiesen werden. Und wenn sie aber ausziehen, so liegt für euch keine Sünde in dem, was sie mit sich selbst an geziemendem unternehmen. Allah ist allmächtig und allweise. Und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu, eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. Und wie man offensichtlich erkennen kann, sind wir immer noch über die Verse der Scheidung. Und in diesen Versen wird die folgende Frage beantwortet: Was ist, wenn man sich von seiner Frau scheiden lässt, bevor man sie berührt hat? Und das mit dem Berühren im Koran ist gemeint der Geschlechtsverkehr. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir schon einmal erwähnt haben, verwendet für dieses Geschlechtsverkehr das Wort berühren und auch andere Worte. Warum? Weil dieses Buch ist ein edles Buch, und dieses Buch wird gelesen von Leuten, die älter sind, und Leuten, die jünger sind, und es liest der Sohn seinem Vater vor und das Kind, die Tochter ihrer Mutter vor und die Tochter ihrem Vater und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Schamhaftigkeit. Und die Schamhaftigkeit ist Teil des Glaubens, und Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns hier guten Charakter bei. Und er sagte: Es ist für euch keine Sünde, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder ihr euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Hat man also geheiratet und möchte sich von seiner Frau scheiden, noch bevor man sie berührt hat, dann ist das halal, erlaubt, jais. Und hier ist gemeint mit oder, und euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Also, auch wenn man noch nicht festgelegt hat, was die Morgengabe ist, die Ehefrau erhalten soll, Al-Mahr, die Pflicht ist, Auch wenn man eine christliche verheiratet, jüdische verheiratet, muss man ihr eine Morgengabe geben. Dann, auch wenn man noch nicht festgelegt hat, was die Morgengabe ist, darf man sich von seiner Frau scheiden. Die Morgengabe ist, wie wir jetzt durch diesen Vers wissen, keine Voraussetzung für die Gültigkeit der Heirat. Das heißt also, wenn man heiratet und man hat sich noch nicht festgelegt, wie viel man der Frau geben möchte, dann ist die Heirat gültig und man darf heiraten, meine ich. Und man kann auch hinterher erst bestimmen, wie viel man der Frau gibt und sich dann einigen. Und wenn man sich nicht einigt, dann, wie die Fuqaha sagen, dann bekommt die Frau so viel, wie eine Frau ihresgleichen normalerweise bekommt. Na, die Frauen, die geschieden werden, sind von vier Arten. Es gibt vier Arten von Frauen, die geschieden werden. Die erste Art von Frauen, die geschieden werden, sind die Frauen, die unberührt sind. Und ich habe gesagt, was ich mit unberührt meine. Und bei denen der Mahr, die Morgengabe, noch nicht festgelegt worden ist. Und diese Frau, die unberührt ist und bei der man noch keine Morgengabe, Mahr, festgelegt hat, für sie ist es eine Pflicht, für den Mann ist es eine Pflicht, dass er ihr eine Mut'a gibt, dass es eine Abfindung gibt. Aber es gibt für sie keine Idda. Also eine Frau, es gibt für sie keine Idda, das bedeutet, es gibt für sie keine Wartezeit. Für sie keine Wartezeit. Also nicht diese drei Perioden. Also man, ja. Und es gibt Ikhtilaf unter den Ulama, ob Al-Khalwa schon genügt. Die Mehrheit der Ulama hat gesagt, dass sobald man mit der Frau einmal alleine gewesen ist, Khalwa, dann ist die Mahr Pflicht und ist auch die Idda Pflicht und so weiter und so fort. Ja. Und andere haben gesagt, nein, berührt bedeutet der Geschlechtsverkehr sonst nichts. Das Alleine sein reicht nicht aus. Wie dem auch sei, die zweite Kategorie von Frauen, die geschieden werden, sind die, die unberührt sind und bei denen man Mahr schon festgelegt hat. Und da, wie wir gerade eben gesehen haben, muss man die Hälfte des Mahr dann geben. Wenn man sich also, wenn man geheiratet hat und man hat seine Frau gesagt, du bekommst 10.000 Euro als Morgengabe und man lässt sich von ihr scheiden, bevor man sie berührt hat, dann muss man ihr 5.000 geben. Pflicht. Es sei denn, sie sieht davon ab. Weil von seinem eigenen Recht davon absehen. Drittens sind diejenigen geschiedenen Frauen, die berührt worden sind. Und man hat Mahr für ihn festgelegt, das ist der Normalfall. Normaler Fall ist, man geheiratet hat und dann vielleicht nach einem Jahr, einem Monat, 10 Jahren hat man sich geschieden und man hat seine Frau mit Sicherheit, hat man mit ihr verkehrt. Dann ist die Mahr Pflicht, weil es kann sein, dass man die Mahr immer noch nicht bezahlt hat, je nachdem. Ja. Dann ist die Morgengabe komplett Pflicht plus die Idda gilt, das heißt die Wartezeit gilt von drei Menstruationszyklen. Wenn sie menstruiert und wenn nicht, dann 3 Monate, weil es kann sein, dass sie zu jung ist oder zu alt ist. Deswegen kein Monatsblutung hat, ja. Oder aus anderen Gründen, Allah. Viertens sind diejenigen Frauen, die berührt sind, worden sind und wo man den Mahr, die Morgengabe, noch nicht festgelegt hat. Dann bekommt sie so viel, wie eine Frau normalerweise von ihrem Status bekommt. Und sie bekommen, und sie, und der Idda gilt auch. Das heißt, die Wartezeit gilt auch. Na. Also nochmal, wenn wir die Verse lesen, jetzt verstehen sie Alhamdulillah besser. Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt und euch ihnen gegenüber oder euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Und das ist erlaubt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung. Die Mut'a haben wir erwähnt. Für die Frau, die unberührt ist, und man hat noch keine Morgengabe festgelegt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung. Und das ist eine Pflicht in Bezug auf diese Frauen. Und bei den anderen Frauen ist es freiwillig. Mustahab. Bei den anderen Frauen ist es freiwillig unter Meinungsgeschehen und den Gelehrten. Der Wohlhabende entspricht seinen Verhältnissen, der Geringbemittelte entspricht seinen Verhältnissen. Also, was ein Wohlhabender seiner geschiedenen Frau geben soll oder muss, ist nicht genauso viel wie jemand, der gering bemittelt ist. Und das ist auch hängt ab von der Gesellschaft, was erwartet wird, was dort normal ist. Und Alhamdulillah, der Islam hat nicht eine Zahl festgelegt. Ja, sondern hat das sind übrigens diejenigen Angelegenheiten der Religion, die variabel sind. Weil man sagt, die Fatwa, die religiöse Urteil, hängt ab von der Zeit und auch manchmal vom Ort. Also hängt manchmal von der Zeit, manchmal vom Ort ab. Aber nicht immer, ja. Es gibt Dinge, die sind schon festgelegt, die kann man nicht variieren. Aber solche Sachen sind variabel. Genauso der Mahr, die Morgengabe, die wie viel man seiner Frau gibt, das ist variabel. Die Frau verlangt mehr, will weniger. Man erwartet in der Gesellschaft mehr. Ja, das kommt alles darauf an, was dort normal ist und erwartet wird. Na, doch gewährt ihnen eine Abfindung, also die Frau, die geschieden ist und unberührt, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen. Eine Abfindung in rechtlicher Weise, das ist der Beweis, eine Abfindung in rechtlicher Weise, wie es normal ist. Dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Also, das ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, na, was wir noch erwähnen möchte ist, wenn ein Mann stirbt, bevor er seine Frau berührt hat, und der Mahr noch nicht festgelegt wird, so ist überliefert worden, in Bezug auf eine Frau, die heißt Barwa, wenn man das so ausspricht, sie hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber gefragt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerichtet, dass sie den durchschnittlichen Mahr erhält, wie eine Frau normalerweise erhält, also ihre Status erhält, und die Idda gilt. Und die Idda gilt. Das ist, wenn der Mann gestorben ist, vor dem Berühren, und der Mahr ist nicht festgelegt. Der Unterschied ist, ich habe vorhin eine andere Situation erwähnt. Ich habe gesagt, wenn man sich scheiden lässt von der Frau, und sie ist unberührt, und Mahr nicht festgelegt, dann gibt es Mut'a, also eine Abfindung, und es gibt eine Idda, die Wartezeit. Aber, wenn der Mann stirbt, vor dem Berühren, und der Mahr ist nicht festgelegt worden, eigentlich die gleiche Situation, nur eben, diesmal ist er gestorben, nicht hat sich entscheiden lassen, dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, im Hadith bei Tirmidhi, im Hadith Sahih, geurteilt, dass sie so viel Mahr bekommt, wie eine Frau normalerweise in ihrem Status Mahr bekommt, von ihrer Status, gesellschaftlichen Status, und Idda gilt auch, die Wartezeit gilt auch, und sie erbt auch, weil sie einfach eine Witwe ist, und die Witwe erbt von ihrem Ehemann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vielleicht noch ein Hinweis, wir haben hier erwähnt, im Quran heißt es, لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن. Das heißt, solange, es ist keine Sünde für euch darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt habt. Und in der Qira'a von Hamza und Kisa'i und Khalaf heißt es nicht tamassuhunna, sondern tumassuhunna. Tumassuhunna, und Tumassuhunna weist auf ein gegenseitiges Berühren hin. Und ich habe vielleicht einmal erwähnt, dass ich bei den koranischen Lesarten immer nur diejenigen erwähne, die auch in der Übersetzung eine andere Bedeutung ergeben. Wenn es gibt koranische Lesarten, bei denen es in der Übersetzung keine andere Bedeutung ergibt, und dann erwähne ich das nicht. Und zweitens erwähne ich sowieso nur diejenigen Qiraat, die auch mutawatir überliefert sind, also Koran sind. Ja. Dann sagt Allah im 237. Vers. Aber, wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon zu einer Morgengabe verpflichtet habt, dann händigt die Hälfte dessen aus, wozu ihr euch verpflichtet habt. Und das haben wir erwähnt. Wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt habt, aber die Morgengabe ist schon festgelegt, 10.000 Euro, dann muss man ihr die Hälfte dessen geben, wozu man sich verpflichtet hat, also 5.000. Es sei denn, dass sie es erlassen. Wer ist die Ehefrau? Das ist die richtige Ansicht. Es wurde auch was anderes gesagt in diesem Vers, aber das ist die richtige Ansicht. Ja? Dass sie, es sei denn, dass sie es erlassen, die Ehefrauen. Das heißt, wenn sie sagen, ich verzichte auf diese Hälfte, das ist von der Morgengabe, die 5.000 von den 10.000, ich verzichte darauf, dann braucht der Ehemann gar nichts zu zahlen. Oder, wer kann noch verzichten? Der, in dessen Hand der Ehebund ist. Und da haben manche Mufassirun, manche Tafsir-Gelehrten gesagt, gemeint ist damit der Wali der Frau, der männliche Verantwortliche für die Frau, aber das stimmt nicht, denn der männliche Verantwortliche für die Frau, der hat überhaupt nichts zu bestimmen, also in Bezug auf Mahr, das ist ja nicht sein Geld, das ist das Geld der Ehefrau, und vorher war es im Besitz des Ehemannes. Deswegen hier ist derjenige, in dessen Hand der Ehebund ist, das ist der Ehemann. Er kann auch verzichten. Nur was ist, wie verzichtet er oder wie erlässt er? Er kann sagen, ich gebe dir nicht 5.000, nur ich gebe dir 10.000. Er kann darauf verzichten, auf sein Recht, diese 5000 zu behalten, und er kann auch 10.000 geben. Ja. Als Trost. Gemeint ist, als Trost kann er das machen, ja. Und, ja. Und wenn ihr es und erlasst, das heißt, es an beide gerichtet, die geschiedene Frau und der geschiedene Mann, und wenn ihr es erlasst, das heißt, jeder von euch, der etwas erlasst, das kommt der Gottesfurcht näher an Allah. Das spornt einen an, das zu tun. Aber es ist ein Recht, also man darf. Aber es ist ein Recht. Und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Die Menschen sind unterschiedlich. Manche Menschen, sie geben den anderen Menschen genau das Recht, was jemand anderes bekommen muss. Und nichts mehr. Und sie nehmen auch das, was ihnen zusteht. Und nicht weniger. Aber das Bessere ist, die bessere Stufe eines gläubigen Menschen ist, dass er einen Teil, dass er von einem Teil seiner eigenen Rechte absieht für seinen Bruder und auch mehr gibt, als er nur geben muss. Und deswegen beim Zakat, bei der Pflichtabendsteuer, die wir hergeben, also wenn jemand also genau 100 Euro zahlen und gibt wirklich nur 100 Euro, da also kann man über ihn Geiz halt sagen, ja. Also gib mehr, gib 105 Euro, irgendwas, vielleicht hast du dich verrechnet. Gib auf jeden Fall ein bisschen mehr, einfach aus, damit du einfach sicher gut abschneidest bei Allah. Nicht, dass am Tag der Auferstehung selbst du hast zu wenig Geld hergegeben, weil das gehört dir ja gar nicht, das gehört dir den armen Menschen. Und Allah sagt, und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Warum? Weil immerhin wollte man mit dieser Person sein ganzes Leben lang verbringen. Immerhin wollte man mit dieser Person eine Familie aufbauen und dann hat man sich entschieden, es doch nicht zu tun. Und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Was ihr tut, sieht Allah wohl, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala beendet diesen Vers mit einer Eigenschaft von ihm. Und zwar beschreibt er sich selbst als jemand, der alles sehen kann, subhanahu wa ta'ala. Und das gehört zu seinen vollkommenen Eigenschaften. Und Gott sei Dank kann Allah subhanahu wa ta'ala alles sehen, sodass wir, wie ich gesagt habe, nicht unsere guten Taten aufschreiben müssen und uns rechtfertigen müssen. Und es reicht, wenn wir am Tag der Auferstehung sagen, dass wir diese Taten getan haben. Oder selbst wenn sie nicht sagen würden, wir würden niemals ungerecht behandelt werden. Allah subhanahu wa ta'ala würde, er sagte, dass er die guten Taten niemals vergehen lässt. Er lässt die guten Taten niemals vergehen. Und alles so gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Dann sagt Allah im 238. Vers, haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Wie kommt dieser Vers jetzt hier mitten rein? Vorher geht es um Scheidung und nach dem Gebeten ab dem 240. Vers geht es dann wieder um Abfindungen und wenn jemand gestorben ist, Wartezeiten und Rechte und was weiß ich. Ja. Wie kann das sein, dass das Gebet mitten reinkommt? Und es gibt offensichtlich keine andere Begründung als diejenige, und das ist eine gewaltige und gute Begründung, dass das sehr Verszusammenhang dieser Verse weist darauf hin, dass das Einhalten der Gebete, das Salah, ist dasjenige, was dabei hilft, die Gesetze Allahs einzuhalten. Und jemand, der auf diese Gebete achtet, es führt dazu, dass er auch die Gesetze Allahs einhält. Aber jemand, der nicht einmal diese Gebete einhält, wofür erwähnt man dann bei ihm auch noch irgendwelche Wartezeiten und Scheidungen und Abfindungen und sonst irgendwas. Wenn er Allah nicht mal sein Recht geben kann für 5 Gebete, dann ist das andere sinnlos. Denn er macht seine Taten zunichte, wenn er seine Gebete nicht verrichtet. Deswegen dieser Vers ist edel und sehr weise zwischen diesen Versen über die Scheidung eingefügt von Allah subhanahu wa ta'ala und macht sehr viel Sinn. Und diese Gebete helfen dabei und Allah sagte ja, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wahrlich das Gebet hält von Schändlichem und Abscheulichen ab. Und zum Schändlichen und Abscheulichen, die offensichtliche Bedeutung ist auch dabei, dass man den Menschen ihre Rechte nicht gibt. Und wenn man seine Gebete einhält und Allah sein Recht gibt, dann wird man auch die Rechte der anderen Menschen ihnen geben. Haltet die Gebete ein, also vollständig und zur richtigen Zeit und in der Gemeinschaft sollen wir unsere Gebete verrichten. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet. Und das mittlere Gebet ist nichts anderes als das Asr-Gebet. Und selbstverständlich gibt es mehr als eine Ansicht unter den Tafsir-Gelehrten, was mit dem mittleren Gebet gemeint ist, aber die richtige und die einzige gültige Ansicht ist, dass das Asr-Gebet ist. Das Nachmittagsgebet. Ikindi. Und über das Asr-Gebet sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, man salla al-bardain dakhala al-jannah. Das heißt, wer die beiden kühlen Gebete betet, der wird ins Paradies eingehen. Und warum hat Allah, und die beiden kühlen Gebete ist nichts anderes als das Asr-Gebet und das Fajr-Gebet. Und warum sind das die beiden kühlen Gebete? Warum? Weil zur Zeit der Nacht gibt es kein Gebet, an dem das Wetter kühler ist als das Morgengebet. Denn die ganze Nacht hat die Sonne nicht gescheint. Und deswegen, ist es am Ende der Nacht, wenn es morgens wird, am kühlsten. Und dann ist es das eine kühle Gebet. Und von den Gebeten, die tagsüber verrichtet werden, bis zu Sonne, Dhuhr und das Asr-Gebet, ist das Asr das kühlere von den beiden. Und der Prophet hat jemandem versprochen, der diese beiden Gebete einhält und verrichtet, der wird ins Paradies eingehen. Und der Hadith ist muttafaqun alayh und auch bei Ahmad und bei Darimi. Und selbstverständlich, wer diese beiden Gebete rechtzeitig betet, der wird auch die anderen Gebete zur richtigen Zeit beten. Denn diese beiden Gebete sind die Gebete, die auch den Heuchlern am schwierigsten fallen. Die Heuchler sind diejenigen, also natürlich die ihren Glauben nach außen hin, die zeigen, als hätten sie Glauben und in Wirklichkeit sind sie ungläubig im Herzen. Und ihnen fallen diese zwei Gebete am schwierigsten. Denn das Morgensgebet ist klar, sie schlafen lieber aus. Und das Nachmittagsgebet, das ist der Nachmittagsschlaf, in dem verschlafen sie. Und das ist eine Katastrophe. Der Prophet hat gesagt, wer sein Asr-Gebet verpasst, das ist so, als hätte er seine ganze Familie verloren und sein ganzes Vermögen verloren. So hat das verglichen. Weil wir wissen nicht die Belohnungen im Jenseits für diese Gebete. Und wir wissen auch nicht, was für eine Katastrophe ist, wenn man ein Gebet verpasst hat oder unterlassen hat. Ja? Selbstverständlich gemeint ist damit, wer es unterlassen hat und auch was dafür kann. Aber jemand, der sein Gebet aus Versehen verschlafen hat, obwohl es nicht seine Gewohnheit ist, ja, der holt sein Gebet nach, sobald er sich an erinnert hat. Denn man nahm an Salatin am Nasiya fali salliyida fakaraha. Das heißt, wenn jemand sein Gebet verschlafen hat oder es vergessen hat zu verrichten, dann soll er es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Und dann la kafarata lahu illa dhalik. Und es gibt für ihn keine andere Sühneleistung als diese. Alhamdulillah. Das heißt, er hat seine Schulden dadurch beglichen. Aber gemeint ist jemand, der absichtlich sein Gebet verpasst oder das heißt absichtlich sein Gebet nicht zur richtigen Zeit verrichtet oder schlafen geht und er weiß genau, er kann sein Gebet nicht zur richtigen Zeit verrichten. Das sind die Menschen, die den der Prophet in diesen Hadithen, die ich erwähnt habe, angedroht hat, dass ihm auf ihn eine große Sünde lastet. Und ebenso hat Ali radiallahu anhu arda es beliefert an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yawm al-Khandaq. Er sagte am Tag von Al-Khandaq, der Grabenschlacht, sagte er: habasuna an salat al-wusta hatta ghabat al-shams mala Allah quburahum wa buyutahum aw ajwafahum shakka yahya nara. Also, er sagte, Ali radiallahu anhu, der vierte Khalifa, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Grabenschlacht gesagt hat: sie haben uns vom mittleren Gebet abgehalten, bis die Sonne untergegangen ist. Und so ist klar, dass das mittlere Gebet das Asr-Gebet ist. Denn wenn die Sonne untergegangen ist, das Gebet noch verpasst hat, ist das Asr-Gebet. Habasuna, also sie haben uns von dem mittleren Gebet abgehalten, bis die Sonne untergegangen ist. Möge Allah ihre Gräber und ihre Häuser. Und ein Überlieferer sagte, es kann aber auch sein, dass er gesagt hat, ihre Gräber und ihre Bäuche mit Feuer füllen. Der Prophet hat gegen sie gebetet. Gegen diese Leute, die da, gegen sie, die Muslime gekämpft haben am Tag der Grabenschlacht. Und der Hadith bei Al-Bukhari. Und bei Abu Dawud und der Tirmidhi heißt es, habasuna an salat al-wusta, salat al-asr. Sie haben uns vom mittleren Gebet abgehalten, dem Asr-Gebet, dem Nachmittagsgebet. Das ist der Prophet, hat es klar gesagt, was damit gemeint ist. Fertig. Noch deutlicher gemacht. Und auch bei Ibn Khuzaima heißt es eben, das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet. Insofern ist klar, dass mit dem mittleren Gebet das Asr-Gebet gemeint ist. Allah sagte, haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Und dieser Vers ist interessant insofern, dass dieser Vers alleine genügt, wir wissen, es gibt eine Sekte, die nennen sich, oder wir nennen sie Al-Qur'aniyya, die Qur'aniten. Das sind Menschen, die leugnen die Sunna. Die leugnen einfach alle Hadithe, die überliefert sind. Die sagen, was im Koran halal ist, ist halal. was im Koran haram ist, ist haram. Und wir akzeptieren nichts anderes aus dem Koran. Dass diese Menschen keine Muslime sind, ist kein Zweifel. Es besteht kein Zweifel, dass jemand, der sagt, ich glaube nur an den Koran und nicht an die Aussagen des Propheten, dass dieser Mensch ist kein Kafir, ist ungläubig. Und da gibt es überhaupt keine Meinungsverschiedenheit darüber. Nur, was interessant ist, dass man sagt zu ihnen, woher wisst ihr eigentlich, dass es 5 Gebete gibt? Und die 5 Gebete sind natürlich im Hadithen ausdrücklich erwähnt. Und auch im Koran gibt es diesen einen Vers, der darauf hinweist. Dieser Vers, den wir gerade vorgelesen haben. Aber diese Koraniten, selbst wenn sie diesen Vers benutzen, um jetzt zu beweisen, dass im Koran steht auch drin, dass 5 Gebete sind, so wissen sie nicht, wie sie sie beten sollen. Sie wissen nicht, wann die Gebetszeiten sind, wann sie beginnen, wann sie enden. Sie wissen gar nichts. Also diese Sekte ist so irre geleitet, so dass ich sogar mich mit ihm, von manchen von ihnen unterhalten habe. Sie beten gar nicht so, wie wir beten. Ja, sie beten gar nicht so, wie wir beten. Anders. Ich habe gefragt, wie betet ihr? Sie haben gesagt, ja, Hauptsache man steht im Gebet und man liest ein bisschen ein paar Verse, weil das im Koran erwähnt. Und dann muss man sich verbeugen, in die Verbeugung gehen, weil das auch im Koran erwähnt. Und dann muss man auch in die Niederwerfung gehen, weil das auch im Koran erwähnt. Und das war's. Das, was erwähnt worden ist. Und die Sachen muss man tun, mehr nicht. Und das ist ein Gebet. Und Auzubillah, ja, diese Leute sind so abgeirrt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und, aber dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass es mindestens 5 Gebete sind. Warum? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, haltet die Gebete ein, hafidhu ala salawat. Und jeder, der Arabisch spricht, weiß, dass im Arabischen gibt es mehr als ein Plural. Ja, es gibt den Dual-Plural für 2, dann gibt es den Plural von 3 bis 10 und dann gibt es den Plural von 11 bis 99 und dann gibt es von 100 bis unendlich. Ja, das sind verschiedene Arten von Plural. Und viel Spaß am Arabischen. Aber so schwer ist es gar nicht, ja. So schwer ist es gar nicht. Aber Alhamdulillah, auf jeden Fall. Und dieses Wort Salawat, dieser Plural, ist von 3 bis 10. Das heißt auf jeden Fall, also man sagt Ashra Salawat. 10 Gebete. Aber man sagt Ihta Ashra Salah. Man würde nicht sagen Ihta Ashra Salawat. Geht nicht. Okay? So. Und wenn das Wort Salawat bedeutet ein Zeichen 3 und 10, das heißt mindestens 3. Bleiben wir mal bei 3. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und das mittlere Gebet. Also sind es 4. Mhm. Gibt es beim 4 ein mittleres? Nee. Also sind es mindestens 5. Okay. Alhamdulillah. Also ist ein schöner Beleg aus diesem Vers. Wie dem auch sei, natürlich, wir brauchen diesen Vers überhaupt nicht, um zu begründen, dass 5 Gebete sind. Die Hadithe der Sunna sind mutawatir. Also es sind so viele Überlieferungen, dass man kann es gar nicht mehr leugnen, ja, dass es 5 Gebete sind. Und Alhamdulillah, die Muslime verrichten ihre 5 Gebete. Und dann sagt Allah, und steht demütig ergeben vor Allah. Und dieser Vers beinhaltet auch, dass es verboten ist, im Gebet zu reden. Gebet mit anderen Leuten zu reden, ja. Warum? Weil Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, ein edler Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, kunna nusallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fis salah, fayaruddu alayna. Das heißt, wir pflegten den Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er im Gebet steht, zu begrüßen. Und er erwiderte unseren Gruß. Er sagte Assalamu alaikum und sagte Wa alaikum assalam, obwohl er gebetet hat. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. Als wir dann vom Najashi zurück, zurückgekehrt sind, dann haben wir ihn auch begrüßt, also im Gebet. Während dem Gebet und hat er nicht mehr uns den Gruß erwidert. Das heißt, hat am Anfang gemacht und nachher nicht mehr. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا. Dann sagten sie, Abdullah Mas'ud sagte, dann sagten wir, O Gesandter Allahs, vorher haben wir dich begrüßt und dann hast du uns, während du im Gebet warst, und du hast uns einen Gruß erwidert. فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلَا. إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلَا. Das heißt, der Gesandte Allahs sagte, wahrlich, im Gebet, ich übersetze jetzt mal, im Gebet muss man sich konzentrieren. Wallahu a'lam. Also, man kann auch sagen, im Gebet gibt es Ablenkung. Das heißt Ablenkung, weil mit Ablenkung gemeint ist, man wird von dieser Seite abgelenkt und man muss sich auf Allah konzentrieren. Ja, das ist damit im Gebet gibt es Beschäftigung. Man muss sich, wenn es beschäftigt mit dem Reden mit Allah, dann wird man nicht mit dem Herrn der Welt, wenn man redet, das Gespräch hinterlassen für jemand anderes. Der Hadith ist muttafaqun alayh, also bei Bukhari, bei Muslim, bei Abu Dawud und Ibn Majah und At-Tirmidhi. Und steht demütig ergeben vor Allah, das beinhaltet, man kann nur demütig vor Allah stehen, wenn man auch das dann die, natürlich nicht redet während dem Gebet. Und sowieso, aus dem Fiqh wissen wir, wenn man redet im Gebet absichtlich, das Gebet ist ungültig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Allahu Akbar. Wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Das heißt, das Gebet muss in jedem Fall verrichtet werden. Selbst wenn man Angst hat. Selbst wenn man Angst hat vor Feinden, muss man sein Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Und man hat nicht das Recht zu sagen, ich bete erst, wenn ich wieder in Sicherheit bin. Sondern man verrichtet es, wie man kann. Man verrichtet das Gebet zu Fuß sogar, wenn man Angst hat und sich beobachtet fühlt. Weiß nicht, welche Situation es alles geben kann. Oder im Reiten. Auf dem Kamel oder am Pferd oder im Auto, wie auch immer. Wenn im Reiten hier ist, ist Rukbanan Yarkab, erst etwas draufsteigen, ja. Muss nicht unbedingt nur ein Tier sein. Man auch noch ein Auto sein. Das heißt, wenn man in Furcht ist, verrichtet man sein Gebet auf die Art und Weise, wie man kann. Pflicht ist es im Pflichtgebet, zu stehen, Richtung Qibla. Und dann Verbeugung zu machen und so weiter und so fort. Die Gebetsstellungen gibt es. Sind Pflicht im Pflichtgebet, alle. Aber, wenn man in Furcht ist, braucht man nur das zu tun, was man tun kann. Und selbst die Qibla braucht man nicht mehr anzuwenden, sich nach der Qibla zu richten. Wenn man Angst hat, auf der Flucht ist, und man hat seine Gebetszeit und muss sie verrichten, vor die Sonne untergeht, zum Beispiel das Asr-Gebet, dann verrichtet man das Gebet, selbst wenn man am Rennen ist, und man wird mit Sicherheit, also große Wahrscheinlichkeit nicht gerade in Richtung Qibla rennen, und deswegen muss man auch trotzdem sein Gebet verrichten, auch nicht mal in Richtung Qibla. Und das alles weist auch hin, wie wichtig es ist, sein Gebet zur richtigen Zeit zu verrichten, und dass man nicht auf keinen Fall sagen kann, ich zum Beispiel, ich bin bei der Arbeit und deswegen verrichte ich meine Gebete, wenn ich erst zu Hause bin, alle fünf hintereinander. Das gibt's überhaupt nicht. Also selbst in Kriegszeiten, im Kriegsfall, dass wenn man Angst hat, ein Feind greift einen an, haben wir kennengelernt, gibt es das Furchtgebet, Salat al-Khawf. Und wir haben, glaube ich, 6 Versionen erwähnt, was alles überliefert worden ist. Und das sogar in der Gemeinschaft. Nicht jeder allein, sogar in der Gemeinschaft. Das weist darauf hin, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist. Das Gemeinschaftsgebet, also das heißt, wenn man in der Nähe einer Moschee ist, ist man verpflichtet, da zu beten. Und hat nicht die Wahl und darf nicht zu Hause beten. Und wenn ihr aber wieder in Sicherheit seid, dann gedenkt Allahs, wie er euch gelehrt hat, was ihr nicht wusstet. Das heißt, so betet, wie in Sicherheit, wie ihr vorher gebetet hattet, als ihr in Sicherheit gewesen wart. Na, diese Verse sind eindeutig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als zwei abschließende Verse in Bezug auf die Scheidung und in Bezug auf das, dass jemand gestorben wird, wenn jemand stirbt. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Diejenigen von euch, die abberufen werden, also diejenigen, die sterben, und Gattinnen hinterlassen, also Witwen, sollen ihren Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen. Und das ist gerichtet, sollen ihre Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen. Das heißt, dass, ohne dass sie aus dem Haus gewiesen werden. Das heißt, die Witwe, es ist ein Recht der Witwe, dass sie, sobald der Mann gestorben ist, dann ist sie eine Witwe, dass sie in dem Haus ihres Ehemannes bleiben darf ein ganzes Jahr. Ein Recht der Witwe, dass sobald ihr Ehemann also gestorben ist, deswegen ist sie eine Witwe, ein Jahr lang noch nach dem Tode ihres Ehemannes in dem Haus ihres Ehemannes verweilen darf. Und deswegen sind diese Verse gerichtet besonders an die Erben des Ehemannes, weil er dafür sorgen muss, dass dieses Recht der Frau auch gegeben wird. Weil sie dafür sorgen müssen, dass das Recht dieser Frau gegeben wird, ohne dass sie eben aus dem Haus verwiesen werden. Und wenn sie aber ausziehen, also aus dem Haus vorher, bevor dieses ein Jahr zu Ende ist, hinausgehen wollen, so liegt für euch keine Sünde in dem, was sie mit sich selbst an Getriebenem unternehmen. Weil wir wissen, dass eine Frau, wenn sie verwitwet worden ist, dann wie lange beträgt ihre Wartezeit? Ihr Idda? 4 Monate und 10 Tage. 4 Monate und 10 Tage. Und in dieser Zeit muss sie so im Haus bleiben, klar. Aber sie hat das Recht, die restlichen 5 Monate und 20 Tage noch in dem Haus ihres Ehemanns zu bleiben. Aber wenn sie vorher ausziehen möchte, so liegt für euch keine Sünde in dem, was ihr mit sich selbst an geziemendem Unternehmen, also liegt ihr Erben des Mannes oder Verantwortlichen wie die Frau, keine Sünde darin, dass sie eben aus dem Haus gehen möchte, und was sie mit sich selbst an geziemendem Unternehmen, die Frauen, und zwar, dass sie sich dann wieder schmücken und parfümieren und so weiter und so fort und nach Heirat streben oder Heirat begehren. Und das ist dann erlaubt nach diesen Vollmorden und den 10 Tagen. Allah ist allmächtig und allweise. Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig und allweise. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie dem auch sei, was ich noch erwähnen wollte, ist, nach der Ansicht der Mehrheit der Ulama, der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, ist dieser Vers aufgehoben. Nach der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist dieser Vers, dass die Frau das Recht hat, ein Jahr zu verweilen, aufgehoben, eben durch das Erbrecht, wo genau drin steht, was die Frau bekommt und was sie nicht bekommt, oder was sie eben bekommt. Und weil da nicht erwähnt worden ist, dass sie das Recht hat, ein Jahr zu bleiben, ist es ein Beweis für die Mehrheit der Gelehrten, dass sie eben nicht das Recht hat, ein Jahr in dem Haus zu verweilen, sondern eben nur diese 4 Monate und 10 Tage. Und Mujahid, der berühmte Tabi'i, der von Ibn Abbas den Tafsir gelernt hat, und Ibn Jarir al-Tabari, der Imam der Mufassirin, sagen, dass diese Verse nicht aufgehoben sind. Und Sheikh Abu Bakr al-Jazairi ist auch dieser Ansicht. Und der Beweis dafür ist, dass diese Verse widersprechen sich nicht. Und man kann erst von Aufhebung reden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und eine der Voraussetzungen ist, dass man auch, dass auch die verschiedenen Bestimmungen nicht in Einklang zusammen, dass man die nicht in Einklang bringen kann. Aber hier ist es sehr wohl der Fall. Man kann sehr wohl sagen, die Frau erhält ihr Erbrecht, und trotzdem bleibt sie ein Jahr in dem Haus. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu der Schwester von Abu Sa'id al-Khudri, Umkuthi fi baytiki hatta yablugha al-kitabu ajalah. Er sagte zu der Frau von Abu Sa'id al-Khudri, zu der Schwester von Abu Sa'id al-Khudri, nachdem ihr Mann gestorben war, bleib in deinem Haus, bis die Zeit verstrichen ist. Und das ist als Beleg dafür, dass die Frau eben ein Jahr dafür in diesem Haus bleiben darf. Und in der gleichen Überlieferung heißt es, dass Uthman, radiallahu anhu, der dritte Khalifa, hat auch danach gerichtet, also nach der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er Khalifa war, hat er dann die Schwester von Abu Sa'id al-Khudri darüber gefragt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerichtet hatte, und dann hat er auch danach gerichtet. Und das weist darauf, dass es eben nicht abrogiert ist. Und zumindest darauf, dass der Uthman auch nicht verstanden hat, dass der Vers abrogiert und aufgehoben worden ist. Sondern dass der Vers immer noch gültig ist. Wallahu ta'ala a'lam. Und den geschiedenen Frauen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in 241, und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu, eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung als Trost in rechtlicher Weise zu, nicht übertreiben und nicht untertreiben, eine Pflicht für die Gottesfürchtigen, also wenn die Frau unberührt ist und der Mahr nicht festgelegt worden ist. Wenn die Frau nicht berührt worden ist vom Ehemann und auch die Morgengabe nicht festgelegt worden war, dann ist eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Aber wenn sie berührt worden war, dann sagen manche Gelehrte, dass es trotzdem eine Pflicht ist, weil es in dem Vers offensichtlich der Fall ist. Allah sagte, und den geschiedenen Frauen, er machte keinen Unterschied zwischen den Frauen, die berührt worden sind oder nicht. Für sie steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu. Und deswegen sagen manche Gelehrten, ist diese Mut'a, diese Abfindung, eine Pflicht, und andere sagen, es ist Mustahab. Und aber der Vers 236, den wir erwähnt haben, wo Allah subhanahu wa ta'ala ausdrücklich die Frau erwähnt, die geschieden worden ist und unberührt ist, und da ist es eindeutig klar, dass die Mut'a, die Abfindung in Bezug auf sie Pflicht ist, weist darauf hin, dass das für die Frau gilt, die, wie heißt es eben, noch nicht berührt worden ist. Und bei den anderen Frauen ist es Mustahab, wallahu ta'ala a'lam. Und man gibt ihr als Abfindung zum Beispiel Geld oder Kleidung oder ein Reittier oder ein Auto, wie man sich eben leisten kann, in rechtlicher Weise, wie es in diesem Vers heißt. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 242. Vers, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr bedenken möget. Und in dem Vers 240, noch eine Kleinigkeit, heißt es, diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, sollen ihren Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen. Die eine Lesart heißt Wasiyyatun bi azwajihim. Das ist die Lesart von Nafi' ibn Kathir, Shu'ab al-Kasai ibn Abu Ja'far ibn Ya'qub ibn Khalaf. Und das heißt, für sie, da muss man so übersetzen, für sie ist eine Abfindung oder für sie ist es Pflicht, dass sie ein Vermächtnis machen in Bezug auf oder gerichtet an die Erben. Also für sie ist es Pflicht, dass sie ein Vermächtnis machen in Bezug auf die Erben und ihnen zu sagen, passt auf, also dass die Erben wissen, dass wenn ich sterbe, dann meine Ehefrau muss oder darf in meinem Haus noch ein Jahr weiteres Jahr bleiben. Und wenn man es liest als Wasiyyatan li azwajihim, Wasiyyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj, dann bedeutet das so viel wie, sie hinterlassen ein Vermächtnis. Und auch wenn es sich nicht anhört wie ein Imperativ, so ist es doch damit gemeint, sie hinterlassen ein Imperativ. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt gerade im Vers, in diesem Vers, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu. Das bedeutet nichts anderes als ein Imperativ. Das bedeutet, für die geschiedenen Frauen ist es, oder ihr müsst den geschiedenen Frauen eine Abfindung geben, in rechtlicher Weise. Ja. Das heißt, nicht immer nur ein Imperativ weist auf eine Pflicht hin. Manchmal kann auch eine bloße Aussage eine Pflicht bedeuten. Ja. Ich kann zum Beispiel als Vater zu meinem Sohn sagen, ich gehe davon aus, dass du jetzt ja dein Zimmer sauber machen gehst. Der Ton macht die Musik, wie man so schön sagt, und der wird schon verstehen, dass es als Pflicht gemeint ist. Ja? Und ebenso Allah sagt eben hier, so ist diese andere Lesart zu verstehen, was heißt Wasiyyatun, das ist die Lesart der restlichen Koran-Lehrer und Leser gewesen. Und dann sagt Allah SWT, und so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. Und darin liegt viel Gutes für uns, dass Allah SWT uns diese Verse klar und deutlich gemacht hat. Und dadurch erhalten wir Glückseligkeit in diesem Leben, dadurch, dass wir Allahs Gesetze umsetzen. Und die Tatsache, dass Allah SWT mehrere Verse darüber offenbart hat, weist auch auf die Wichtigkeit hin. Weist auf die Wichtigkeit hin dieser Verse und auf die große Bedeutung hin oder auf die darauf hin, dass es wirkliche Ursachen sind dafür, dass die Menschen untereinander in Frieden leben und glücklich sind, die Muslime untereinander, dass sie ihre Rechte, jeder weiß, was sein Recht ist, die Frau weiß, was ihr zusteht, und keiner kann mehr verlangen, als Allah SWT als Rechtanteil gegeben hat. Und dadurch gibt es Gerechtigkeit. Dadurch gibt es Gerechtigkeit und dadurch gibt es Zufriedenheit. Jeder Muslim ist Gott ergeben und findet sich damit ab, was Allah SWT ihm gibt an Rechten. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.